Erster bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel, da ich unseren Herrn Jesus Christus mit eigenen Augen gesehen habe? Ihr seid doch der Beweis für meine Arbeit, die ich für den Herrn getan habe. Zweiter, auch wenn andere mich vielleicht nicht als Apostel anerkennen, so bin ich es für euch auf jeden Fall. Ihr seid wie ein Siegel, das meine Aufgabe als Apostel im Herrn bestätigt. Dritter, das ist meine Verteidigung gegenüber den Leuten, die mich kritisieren oder meine Autorität in Frage stellen. Vierter, haben wir etwa nicht das Recht, für unsere Arbeit Essen und Trinken von der Gemeinde zu erhalten? Fünfter, haben wir nicht auch das Recht, eine gläubige Ehefrau auf unseren Reisen mitzunehmen, genau wie die anderen Apostel, die Brüder des Herrn und Petrus? Sechster, oder sind Barnabas und ich die einzigen, die nebenbei arbeiten müssen, um ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen? Siebter, welcher Soldat muss schon seinen eigenen Lohn bezahlen, oder welcher Bauer pflanzt einen Weinberg, ohne jemals von den Trauben zu essen? Auch ein Hirte trinkt natürlich die Milch von seiner Herde. Achter, sage ich das nur aus menschlicher Sicht, oder steht das Gleiche nicht auch schon im Gesetz Gottes geschrieben? Neunter, im Gesetz von Mose steht nämlich, dass man einem Ochsen beim Dreschen das Maul nicht zubinden darf. Glaubt ihr wirklich, dass Gott sich hier nur um die Ochsen sorgt? Zehnter, sagt er das nicht eigentlich wegen uns, weil der Pflüger und der Drescher ihre Arbeit in der Hoffnung tun sollten, einen Teil der Ernte zu bekommen? Elfter, wenn wir die geistliche Saat bei euch gesät haben, ist es dann zu viel verlangt, wenn wir einen kleinen Teil eurer materiellen Güter ernten? Zwölfter, wenn andere dieses Recht bei euch nutzen, hätten wir dann nicht noch viel mehr Anspruch darauf? Trotzdem haben wir dieses Recht nie genutzt, sondern ertragen alles, damit wir der Botschaft von Christus nicht im Weg stehen. Dreizehnter, wisst ihr nicht, dass die Diener im Tempel vom Tempelgut essen und dass die Priester am Altar einen Teil der Opfergaben erhalten? Vierzehnter, genauso hat der Herr befohlen, dass die Menschen, die das Evangelium verkünden, auch von dieser Arbeit leben sollen. 15. Ich habe jedoch keines dieser Rechte genutzt und schreibe dies auch nicht, damit man mir jetzt etwas gibt. Ich würde lieber sterben, als dass mir jemand diesen Grund zum Stolz wegnimmt. 16. Wenn ich das Evangelium predige, ist das für mich kein Grund zum Stolz, denn ich bin dazu verpflichtet. Wehe mir, wenn ich die gute Nachricht nicht verkünden würde. 17. Wenn ich diese Aufgabe freiwillig tun würde, bekäme ich einen Lohn, aber da ich sie tun muss, erfülle ich nur einen Auftrag, der mir anvertraut wurde. 18. Was ist also mein Lohn? Mein Lohn ist die Freude, das Evangelium kostenlos zu predigen, ohne mein Recht auf Unterstützung einzufordern. 19. Obwohl ich ein freier Mensch bin und niemandem gehöre, habe ich mich zum Diener für alle gemacht, damit ich so viele Menschen wie möglich gewinne. 20. Den Juden gegenüber habe ich mich wie ein Jude verhalten, um sie zu gewinnen, und denen unter dem Gesetz ordnete ich mich unter, obwohl ich selbst nicht mehr unter dem Gesetz stehe. 21. Bei denen, die das Gesetz nicht kennen, lebte ich wie einer ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht gesetzlos bin, sondern unter dem Gesetz von Christus stehe. 22. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um sie zu gewinnen, denn ich bin für alle alles geworden, damit ich auf jede Weise einige retten kann. 23. Ich tue das alles nur wegen des Evangeliums, weil ich selbst an seinen Segnungen teilhaben möchte. 24. Wisst ihr nicht, dass bei einem Wettlauf im Stadion zwar alle Läufer rennen, aber nur einer den Siegerpreis bekommt? Lauft also so, dass ihr das Ziel erreicht. 25. Jeder Sportler, der gewinnen will, lebt sehr diszipliniert, wobei sie es für einen vergänglichen Siegerkranz tun, wir aber für einen unvergänglichen. 26. Deshalb laufe ich nicht ziellos umher und ich kämpfe auch nicht wie ein Boxer, der nur in die Luft schlägt. 27. Vielmehr trainiere ich meinen Körper hart und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen predige und am Ende selbst als untauglich abgelehnt werde.